Erster, dies ist ein Lied von David. Zweiter, Jahwe, sei nicht böse mit mir. Straf mich nicht in deinem Zorn. Dritter, Jahwe, sei gut zu mir, ich bin schwach. Mach mich gesund, Jahwe, ich bin sehr traurig. Vierter, ich bin sehr traurig. Jahwe, wie lange wartest du noch? Fünfter, Jahwe, komm zurück. Rette mein Leben. Hilf mir, weil du gut bist. Sechster, wenn ich tot bin, kann ich dich nicht loben. Im Grab kann niemand dir danken. Siebter, ich bin müde vom Weinen. Jede Nacht weine ich viel. Mein Bett ist nass von Tränen. Achter, meine Augen sind müde vom Kummer. Meine Feinde machen mich traurig und alt. Neunter, geht weg von mir, ihr bösen Menschen. Jahwe hat mein Weinen gehört. Zehnter, Jahwe hat meine Bitte gehört. Jahwe hört mein Gebet. Elfter, meine Feinde werden sich schämen. Sie werden sehr traurig sein. Sie müssen schnell weggehen.